Unser heutiger Hörspielabend ist anlässlich seines 90. Geburtstages am 15. Januar dem Schriftsteller Franz Fühmann gewidmet. Einem Mann, dessen großes Lebensthema seine Wandlungen waren, dem er sich mit einer bemerkenswerten Radikalität und dem Anspruch auf Wahrhaftigkeit stellte. Geboren 1922 als Sudetendeutscher und Sohn eines Apothekers, wuchs er, wie er selber schrieb, in einer Atmosphäre von Kleinbürgertum und Faschismus auf, verbrachte einige Jahre auf einem Jesuiteninternat bei Wien, war begeistert bei der Hitlerjugend und meldete sich freiwillig als Soldat im Zweiten Weltkrieg, wo er an allen Fronten kämpfte und 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft geriet. In einer Antifa-Schule wandelte er sich zu einem überzeugten Marxisten, der 1949 aus der Gefangenschaft in die DDR ging, wie er noch 1982 bekannte, aus freiem Willen, aufgrund seines Nachdenkens über Auschwitz. Er wurde Funktionär in einer Blockpartei, wegen politischer Verfehlungen jedoch entlassen und lebte ab 1958 als freier Schriftsteller in seinem Haus in Märkisch-Buchholz. Er wurde bekannt mit eindringlichen Erzählungen über den gewöhnlichen Faschismus, mit Essaybänden und wurde als begnadeter Nachdichter bekannt. Er unterzeichnete 1976 den Protestbrief gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns, setzte sich für Kollegen ein, die nicht publizieren durften, war einer der bedeutendsten Förderer junger DDR-Literaten wie Uwe Kolbe und Wolfgang Hilbig und engagierte sich seit Ende der 70er Jahre in der Friedensbewegung. 1983 erkrankte er an Krebs, konnte durch eine Operation aus dem Reich des Todes noch einmal zurückgeholt werden, doch diese Berührung mit den Schatten ließ ihn nicht mehr los. Im folgenden Jahr schrieb er auf seinem Krankenlager Hörspiele, darunter »Die Schatten«, in der er eine Episode aus dem 11. Gesang der Odyssee aufgreift. Odysseus Krieger, von der Fahrt ins Schattenreich zurückgekehrt, nach der von Kirke beherrschten Insel Ayaya, verbringen die letzte Nacht vor ihrer Heimfahrt im Gespräch mit drei Nymphen. Gedrängt von ihnen, beginnen die Griechen von ihren kriegerischen Erlebnissen zu erzählen und von ihrem Besuch im Schattenreich bei den Helden des Trojanischen Krieges. Als Franz Fühmann am 8. Juli 1984 starb, hatte er die Erstsendung seines Hörspiels nur um wenige Monate überlebt. Wie diese Produktion entstand, das hören Sie im Anschluss an das nun folgende Hörspiel »Die Schatten«. In einer Produktion des Rundfunks der DDR mit Ulrich Mühe, Walter Plate, Corinna Harfuch und Dagmar Manzel. Die Schatten. Hörspiel von Franz Fühmann. Nach 10 Jahren Krieg ist Troja gefallen, seine Männer erschlagen, seine Frauen und Kinder als Sklaven genommen. Die siegreichen Griechen stechen in See, zurück in ihre ferne Heimat. So auch Odysseus mit 20 Schiffen. Doch nach manchen Fährnissen und Abenteuern ist ihm nur noch ein einziges Schiff mit 44 Kriegern geblieben. Und das liegt schon ein Jahr lang am Strand von Ayaya, einer Insel, über die Kirke herrscht, die zauberkundige Tochter des Sonnengottes. 1 Jahr lang leben sie auf Ayaya, dann überwältigt sie das Heimweh, und Kirke gewährt ihnen freie Abfahrt, allerdings mit einer Bedingung. Sie müssen vorher zum Totenreich segeln, an die Pforte des Hades, des Landes der Schatten, und dort den gefallenen Kameraden begegnen. So sind sie denn in Kimmerien gewesen, und nun sind die Krieger zurückgekehrt. Es ist ihre letzte Nacht auf Ayaya, und sie sitzen in Gruppen mit den Nymphen an Feuern, und das Meer rauscht und der Abendwind weht. Erzählt schon. Wie ist es gewesen? Wie soll's schon gewesen sein? Eigentlich war gar nichts. Nebel im Hafen. Und die Stadt ganz im Nebel. Und dann draußen im Nebel das Loch in der Erde. Und? Ja, und dann kamen die Schatten. Wie soll man's erzählen? Ich fand's eigentlich komisch. Natürlich war's schaurig, aber eigentlich komisch. Wie die heulten und über das Blut herfielen. Ihr redet zu viel. Ich war froh, als es vorbei war. Aber es muss doch etwas gewesen sein. War's auch. Und ob dieses grässliche Heulen... Nein, dieses Schlürfen. Boxblut. Und es war gar nichts... Sage ich euch. Nebel und Schatten und das übliche Opfer. Habt ihr den Cerberus gesehen? Den Höllenhund? Nein, der ist wohl am Haupttor. Wir müssen an einem Nebeneingang gewesen sein. Unsinn! Das ist das Haupttor gewesen. Na hör mal, ein Zutritt nicht größer als ein Fuchsloch. Den Schatten genügt's. Ein Nebeneingang. Es war das Haupttor, es stimmte ja alles. Der Zypressenhain, die Eibenrabatten, die riesigen Weiden, in der Mitte das Loch und drunten die beiden schwarzen Flüsse, wie sie in die Tiefe stürzen. Das Eigentliche ist gewiss erst unten. Was meint ihr denn mit dem Eigentlichen? Na, das Erebos, das vollkommene Dunkel, wo die Schatten drin unsichtbar werden. Aber dort wart ihr nicht. Nein! Macht's aber spannend. Da, trinkt noch was. Ihr redet alle so drumherum. Erzählt doch endlich, wie es wirklich war. Ja, man kann ja auch nur so drumherum reden. Alles ist dort so drumherum. Häuser im Nebel, Schattenhäuser. Unter Bäumen im Nebel. Kahlen Bäumen. Ja, die Bäume dort sind tatsächlich schon kahl. Der Herbst dort muss sehr zeitig kommen. Das täuscht. Bei uns herrscht ja ewiger Sommer. Niemals Herbst? Niemals Winter? Nie, ihr habt es doch erfahren. Ein Jahr kann eine Ausnahme sein. Auf die Dauer muss es doch langweilig werden. Ewigen Sommer. Ertragt ihr das? Möchtest du lieber ewige Nebel? Nichts Ewiges. Das nicht und das nicht. Doch, ewiges Leben. Die Schatten sind ewig. In Kimmerien leben? Bei den Göttern nein. Keine Bäume mehr, keine Berge, nicht einmal Hügel, nur diese schnurgerade Straße. Die man aber nur 3 Schritte weit sieht. Ja, und drunter ein Brausen und ein Dröhnen, ganz leise zuerst, dann lauter und lauter. Das sind die unterirdischen Flüsse. Acheron und Styx, und die habt ihr gesehen. Ja, aber... durch die Erde, auch wie im Nebel. Tiefschwarz, wie schäumende Nacht. Ja, wirklich. Als ob die Nacht vorbeiströmt. Und drüber der Nebel, wie drüber gestülpt. Ich habe ganz fern einen Kahn gesehen, auf dem Acheron, aber ganz in der Ferne. Aber den Cerberus nicht? Nein, ich sagte es ja. Wo wir waren, war nicht der Haupteingang. Es standen auch keine Wächter davor... gar nichts. Nur die Bäume und die neblige Durchsichtigkeit. Und dieses kleine Loch in der Erde. Und dann? Ja, dann, es war doch der Haupteingang gewesen, dann hat der Alte die Grube gegraben, genau nach dem Maß, wie es Kirke gefordert, also die übliche Opfergrube. Und dann hat er die Tiere geschlachtet. Zuerst den Bock, später die beiden schwarzen Schafe. Die hatten wir an einen Pfahl gehängt, mit dem Schädel nach unten, dass das Blut richtig rausläuft. Und dann? Leute, ihr lasst euch bitten. Naja, dann sind die Schatten herausgekommen. Ja, das wollen wir ja eben wissen. Oh, seid ihr maulfaul. Wer kam da alles? Berühmte Leute? Und wer zuerst und in welcher Reihung und wie kamen sie an? So erzählt doch endlich. Da ist nichts zu erzählen. Schatten! Basta. Oh, seid ihr blöde. Gut. Sind wir halt blöde. Er hat es uns verboten, darüber zu sprechen. Wer? Odysseus? Der hört euch doch nicht. Der ist oben, bei ihr. Ob bei ihr oder nicht, es ist wirklich nichts zu erzählen. Er opferte, und dann kamen die Schatten und tranken das Blut, und dann redete er ein bisschen mit ihnen. Das war sehr traurig. Habt ihr Achilles gesehen? Ja. Nur seinen Schatten. Aber der war doch Achilles. Das war nicht Achilles, das war nur sein Schatten. Anders gibt es Achilles nicht mehr. Ein Schatten wie andere. Ein Schatten wie jeder. Aber woran erkennt man ihn denn? Es muss doch was von Achilles dran sein. Man fragt in die Schatten, ob Achilles dabei sei. Und wenn er dabei ist, antwortet er. Und als Schatten selbst erkennt man ihn nicht? Nur, wenn er allein steht und im Profil steht. Sonst ist er nichts als so ein Stück Schwärze. Hey, was zeigst du auf meinen Schatten? Nur als Beispiel, Eurylochos. Sei gefälligst auf deinen eigenen. Schatten sind Schatten, die sind alle gleich. Aber es war doch der Schatten von Achilles, oder? Es war Achilles! Oh, ihr armen Menschen. Der Alte rief ihn beim Namen und da kam er heraus. Aus dem Fuchsloch? Nein, aus dem Knäuel der Schatten. Eigentlich ist es ja gar kein Knäuel. Der hat ja Höhe, sondern nur eine schwarze Fläche. Das sind sie alle, so viel sie auch sind. Der Einzelne hat seine Kontur. Mehrere zusammen haben keine. Das verstehe ich nicht. Ist doch ganz einfach. Leda, Achilles, Iphigenie, Kassandra, Oedipus, Hektor, Flickschuster, Generäle, alles ein einziger schwarzer Fleck. Und sie drängen sich immer zusammen, weil ihnen kalt ist. Nebeneinander und übereinander. Und sie küssen sich nicht und umarmen sich nicht? Nein. Vielleicht, wenn sie Blut geschlürft haben. Dann schauen sie richtig komisch aus. Genug jetzt. Genug, sage ich. Er hat's uns verboten. Und ich verbiete es euch auch. Habt ihr Angst? Sie könnten es hören. Das geht euch nichts an. Sie können euch doch nichts tun, die Schatten. Genug, sag ich, oder? Na, dann können wir ja schlafen gehen. Wir hinauf in die Burg, ihr hinunter ins Schiff. Lasst uns lieber noch trinken. Wenn ihr meint. Hände weg, Mensch. Schlafen sollst du, ich. Will's und schlafen, soll auch das Meer, es schlafe maßlose Not. Schlafend ruhen die Gipfel der Berge, es ruhen die tiefen Felsenhöhlen und Klippen. Es ruhen die wimmelnden Kinder der nährenden schwarzen Erde, es ruht im Walde das Wild und das Volk der Bienen. Die Ungetüme ruhen in tiefer Purpurflut. Wenn du wieder mit mir schlafen willst, Eurylochos, die letzte Nacht auf unserer Insel, dann stecke das Schwert weg und lass deine Kameraden erzählen. Warum schaut ihr euch diesen Zirkus nicht selbst an? Ihr seid doch Zauberinnen. Ihr gebietet den Winden, könnt euch leicht wie eine Flaumenfeder hexen. Warum fliegt ihr nicht selbst nach Kimmerien und lockt sie aus dem Fuchsloch heraus? Wir würden dort frieren, Eurylochos. Dann hext euch ein Bärenfell um den Bauch. Nein, das ist es nicht. Wir sind Unsterbliche, Eurylochos. Wenn auch keine der Hohen, so doch Unsterbliche. Wir beflecken uns, wenn wir Totes sehen. Dürft ihr das nicht oder wollt ihr nicht, Täubchen? Aber die Schatten sind doch nicht tot, die leben. Leben? Naja, nicht so wie wir, aber sie existieren doch, also sind sie doch irgendwie da. Wo? Nicht hier, Eurylochos, ich meine nur so. Sie sind und darum müssen sie irgendwie leben. Anders als wir, aber doch irgendwie. Steine sind auch da und leben nicht. Aber sie sind doch anders als Steine. Sie hören und riechen und sehen ja. Und heulen und schlürfen. Und flattern herum. Sie sind das Gewesene. Wie das Erinnern. Das flattert und riecht und heult doch nicht. Doch. Heulen kann es, das Erinnern. Und wie. Und plötzlich auftauchen und wieder verschwinden. Und dich berauschen wie Wein oder Blut. Da hast du wohl recht. Wir reden zu viel. Wir waren ein Jahr mit euch beisammen. Da möchten wir alles von euch wissen. Von uns? Wir reden von den Schatten. Naja. Es ist die letzte Nacht auf Ayaya. Und ich werde erzählen und du wirst mich nicht hindern, Eurylochos. Also der Hain, die milchigen, stummen Zypressen und das Loch und drunten im Erdbauch das Brausen. Und dann zog der Alte sein Schwert und rief, die Schatten sollten zu ihm heraufkommen, aber keiner kam. Außerdem seiner Mutter. Antiklaya? Habt ihr sie gesehen? Sie kam ja allein. Eine würdige Frau. Die listigste aller Menschenweiber. Sie muss früher sehr schön gewesen sein. Eine Enkeltochter des Hermes. Das will doch nichts heißen. Sagte sie etwas? Ja. Armer Junge. Das sagte sie seufzend. Und dass er noch immer nicht daheim sei. Und dann wimmerte sie, dass ihr so friere, und dann bettelte sie um Blut. Bettelte? Ja, dringend. Wirklich wie ein Bettler, der hungert. Mann, ein Bettler hungert doch nie. Wie sprechen sie? So wie wir Lebenden? Kraftlos. Schatten von Stimmen. Doch man versteht sie. Es klingt irgendwie komisch, wenn sie so hecheln. Wie flüsterndes Schreien. Oder irgendwie heiser? Heiser, das ist es. Ausgedörrt. Auch Leda? Heiser. Und Helena? Stockheiser. Helena mit der Nachtigallenstimme? Ich glaube, das freut dich. Warum nicht? Ich muss erst mal pissen. Und dann war die Grube ausgehoben. Und da schnitt er dem Bock die Kehle durch. Und da kamen sie alle mit grässlichem Heulen, quollen sie schwarz aus dem Fuchsloch heraus. Eine schwarze Wolke und heulten. So wie verwilderte Hunde, nur fast tonlos. Und im Nu überm Blut so ein schwarzes Gewabbel. Und da hieb der Alte mit seinem Schwert rein. Die Fürsten sollten den Vortritt haben. Ja, aber kann man denn die verletzen? Die Schatten? Die sind doch schon, also irgendwie tot. Die kann man doch nicht noch einmal töten. Nein, töten kann man nur die Lebenden. Ich glaube, die Schatten fürchten die Kälte. Stahl ist doch kalt. Jedenfalls muss es ein durchdringender Schmerz sein. Wo sein Schwert hintraf, da kreischte es furchtbar. Ehrlich gesagt, es drehte den Magen um. So hat Ares geheult. Nur 10.000 Mal lauter, als der Dio mit ihm das Zwerchfell zerschlitzt hat. Damals, vor dem Skäischen Tor. Oh ja. Ich erinnere mich genau. Mann, ist das ein Tag gewesen. Damals habe ich dem Dares den Schädel zerhauen. Und ich dem Hodios den Rest gegeben, nachdem Agamemnon ihn nur verwundet gehabt hat. An dem Tag habe ich den Hippolochos geschlachtet. Ein Hieb, du, vom Schlüsselbein bis in die Rippen. Und für diese Hiebe bist du ja berühmt, Polites. Und man tut, was man kann. Nein, wirklich, solche Hiebe schlägt nur noch Ajas. Aber der schlägt mir senkrecht, die Wirbelsäule hinunter. Den Amphias hat er an diesem Tag so gespalten. Nein, den hat er gesperrt, unterhalb des Leibgurts. Mann, ist das ein Tag gewesen. Der Skamandros war verstopft von Leichen. Der Xanthos auch. Mann, war das ein Tag. Damals war ich verwundet, ein Pfeil durch die Wade. Ich konnte nicht laufen, aber wenn ich dabei gewesen hättest wäre... Hättest du mindestens Hektor erledigt. Du, der ist schon mal von mir geflohen. An dem Tag hätte ich ihn kalt gemacht. An dem Tag haben unsere Pfeile die Sonne verdunkelt. Ja, wirklich. Es war plötzlich ganz finster. Mann, war das ein Tag. Lasst uns drauf trinken. Es war wirklich der große Ares gewesen? Der Kriegsgott, dem Diomedes den Bauch aufgeschlitzt hat? Ja, klar war das Ares. Mann, wie der gebrüllt hat, wie 10.000 Stiere, als ihm der Stahl in die Weiche gefahren ist. Der hat auf Seiten Trojas gekämpft, wie Aphrodite und Apollon. Und auf unserer Seite Athene und Hera. Und der Meergott. Ach, Poseidon, natürlich. Mann, hat der dreingehauen. Mit Felsblöcken und ganzen Inseln. Der hätte Ajaja glatt zertrümmert. Aus mit eurem ewigen Sommer. Und Hermes? Der kämpft doch nie. Der hält sich stets raus. Hermes ist ein Feigling. Überhebe dich nicht. Weißt du nicht, dass Hermes die Schatten ins Totenreich führt? Na und? Wir sind doch keine Schatten. Warum lachst du? Nur so. Du sollst nicht so lachen! Trink nicht so viel. Eurylochos, du bist nicht unsere Amme. Wir trinken so viel, wie uns gefällt. Mir gefällt das nicht, wie wir da sitzen und reden. Wir haben doch irgendwas vor mit uns. Die? Damit meint der doch uns? Na, wen denn sonst? Wir haben ein Jahr zusammen gelebt, Eurylochos. Erzählt nur weiter. Odysseus hieb also mit dem Schwert zu. Mit zwei Schwertern, in jeder Hand eines. So stand er über der Grube, zwischen den Füßen das blutende Tier. Und neben ihm stand Eurylochos, auch mit zwei Schwertern. Und dann rief der Alte zuerst Achilles, danach Patroklos. Sie sollten trinken. Und dann heulte schon einer, er sei Agamemnon. Und ihm gebühre als Ersten die Ehre. Und ein anderer heulte, er sei Menelaos. Und Aias heulte und Protesilaos. Die sind alle schon Schatten? Alle, die vor Troja gezogen. Bis auf uns und den uralten Nestor. Woher wisst ihr denn das? Von Teiresias, dem blinden Seher, der nun auch ein Schatten ist. Der Alte hat ihn danach gefragt. Die sind alle unten. Die Kameraden vor Troja. Und die Feinde auch. Die troischen Hunde. Aber wir leben, mein Täubchen. Es lebe das Leben. Rück ein bisschen näher, hab dich nicht so. Lass die Hände von ihr. Eurylochos. Lass mich. Der ist doch betrunken, Eurylochos. Tu das Schwert weg, Sterblicher. Erzählt endlich von Achilles. Er sagte doch was. Ja, nachdem er vom Blut getrunken. Und das sieht man, dies Blut trinken, wisst ihr? Wie es die Gurgel hinunterrinnt, ein roter Streifen im Schwarz des Leibes in den Magen. Und durch die Eingeweide, die müssen Eingeweide haben. Bei den Frauen... Schaut das richtig geil aus. Welche von den Frauen? Leda. Clytemnestra. Ich glaube auch Alkmene. Und Helena doch. Ja, Helena auch. Stockheiser, wir hatten es doch schon vernommen. Ist sie noch immer die Schönste? Ein Schatten unter Schatten. Sie bekam nichts von dem Blut ab. Ja. Genau das wird sein. Alle die Weiber hielten Helena fest, als die von dem Bocksblut trinken wollte. Warum die Frauen? Warum nicht die Männer? Weil die Weiber so sind. Weil ihr Weiber so seid. Ach, ich möchte ihn züchtigen. Lass ihn nur. Woher wisst ihr, dass Helena nichts von dem Blut abbekam? Man hörte sie jammern, dass sie nichts bekomme. Stockheiser! Hört ihr, wie die Weiber sind? Bis zum Schluss hat sie so gebettelt. Naja, aber was hat Achilles gesagt? Also der... Hinter Achilles habe ich den Kalamedes gesehen. Kenne ich nicht. Kalamedes. Wer ist denn das? Einer von Achilles Myrmidon. Den habe ich erledigt. In Myrmidone? Da war er doch einer von euch? Er wollte mir Beute streitig machen. Meine Beute. Ehrlicher Wurm bei einem Strafzug gegen eine phrygische Stadt. Eine Tempelpriesterin der Astarte. So nennen sie dort die Aphrodite. Er hat zum Schwert gegriffen, doch ich war schneller. Und nun ist er ein Schatten, der Kalamedes. Wäre ich langsamer gewesen, mein Täubchen. Dann legst du jetzt drunten und heultest nach Blut. Aber hier oben heult ihr ja auch nach Blut. Und gönnt dem anderen nicht einen Tropfen. Ihr seid ein komisches Geschlecht. Seid sowieso sterblich und wetteifert darum, euch möglichst schnell hinunterzubringen. Euer unten ist so wie euer oben. Spielt euch nur nicht so auf, ihr Zauberin. Glaubt ihr, ihr seid was Besseres? Gut, wir töten die Feinde. Nicht nur die Feinde. Schön, wir töten auch mitunter die Freunde. Aber ihr tut etwas viel Schlimmeres. Ihr verwandelt eure Gäste in Hunde und Schweine. Tun wir das? Ja, ihr seid doch berüchtigt dafür. Wir haben euch nur ein bisschen gezähmt. Und das ist euch doch gut bekommen. Ihr habt Futter gekriegt, schon regelmäßig. Hattet feste Ställe, da war's warm, da lagt ihr in Geborgenheit. Und konnte dann unseren Rocksäumen schnüffeln. Ein ruhiges, ein gesichertes Leben. Das nennt ihr Leben? Da wäre es euch nicht schlecht gegangen. Da hättet ihr nicht mehr nach Blut gedürstet. Euer Erinnern wäre eingeschlafen, das hätte gar nicht so lange gedauert und ihr wäret glücklich geworden. Zahme Tiere sind zufrieden und glücklich. Es sind die glücklichsten Geschöpfe. Wir sind Menschen, du! Wir merken es. Und was wären wir dann für Schatten geworden nach unserem Tod als Hunde und Schweine? Hündische Schatten. Schweinische Schatten. Da hättet ihr nicht nach Blut geheult. Ich glaube, von Tieren bleibt nicht einmal ein Schatten. Die sind einfach weg. Als wären sie niemals gewesen. Ist das nicht besser als heulen und dürsten? Kannst du dir das vorstellen? Nicht mehr sein? Nichts von dir, nichts, keine Spur, kein gar nichts. Als hättest du nie ein Leben gehabt. Ich glaube, das ist das Schauerlichste. Aber das merkst du ja nicht, wenn du nicht mehr bist. Der Gedanke daran ist schon unerträglich. So denkt doch nicht daran. Ihr denkt zu viel und ihr redet zu viel. Da hat er recht. Was gehen uns Hunde und Schweine an? Wir werden heldische Schatten sein, verstehst du, Täubchen? Heldische Schatten! Genau wie Achilles oder Ajax. Genauso werdet ihr sein, Perimedes. Genau so, du. Ich sag's ja, genau so. Ja, aber was hat denn nun der Achilles gesagt? Oh, das war das Schauerlichste. Er stand da, ein Stückchen neben den anderen, und das Bocksblut rann durch seine Därme. Und er seufzte tief und schien tief zu atmen. Und dann sagte er, dass er lieber droben der letzte Tagelöhner sein wolle, als drunten der herrliche Held Achilles. Das hat Achilles gesagt? Ja, das hat er gesagt. Der Held Achilles glaub ich euch nicht. Aber es war so. Wir haben es alle gehört. Es war wirklich von allem das Schauerlichste. Du kannst es ruhig glauben, Schwester. Und dann hat er noch gesagt, lebt, droben. Und sich abgewendet, als ob er weine. Aber da war er schon wieder unter den anderen. Haben Schatten auch Tränen? Ich glaube, nicht. Ja, nichtig und sinnlos, hat er noch gesagt. Wer? Achilles natürlich, ich erinnere mich. Nichtig und sinnlos, das waren seine Worte. Und was hat er damit gemeint? Ihr Dasein. Nichtig und sinnlos leben die Toten, die Schatten gestorbener Menschen, das hat er gesagt. Und dann, dass er lieber droben der letzte Tagelöhner wäre. Augenblick mal, hat er Leben gesagt? Die Toten leben? Ja, genau das hat er gesagt. Stimmt, ich erinnere mich genau. Aber wenn die Toten leben, was tun dann die Lebenden? Töten. Spaßvögelchen seid ihr. Wilde Spaßvögelchen. Man sollte euch wirklich ein bisschen zähmen. Es wird spät. Nebenan löschen sie die Feuer. Es ist unsere letzte Nacht auf Ayaya. Ja, wir sollten schlafen gehen. Jenseits des Meeres, hinter den Wüstengebirgen, wohnt ein Volk. Schwarzhäutig und goldäugig. Von dem habe ich ein Nachtlied gehört. Am Tage, als Gott alle Dinge erschaffen, hat er die Sonne erschaffen. Und die Sonne geht auf und geht unter und kehret wieder. Hat er den Mond erschaffen. Und der Mond geht auf und geht unter und kehret wieder. Hat er die Sterne erschaffen. Und die Sterne gehen auf und gehen unter und kehren wieder. Hat er den Menschen erschaffen. Und der Mensch kommt hervor und geht in die Erde und kehret nicht wieder. Es ist unsere letzte Nacht auf Ayaya. Lasst uns zum Ruhelager gehen. Ja, wir in die Burg und ihr auf das Schiff. Aber so haben wir nicht gewettet, ihr Schönen. Ihr habt uns gebeten zu erzählen und wir haben alles erzählt. Gegen das Verbot des Alten. Das hättet ihr ohnehin getan. Man hat doch gespürt, wie das aus euch rausquoll, diese Lust trotz des Verbots zu erzählen. Und bei euch war es die Lust zu hören. Bei uns quoll's heraus und bei euch quoll's hinein. Ihr wart ja richtig geil darauf. Je schauerlicher, umso lieber. Schön, macht eine Lust, die andere wett. Wir sind euch nicht schuldig, Sterbliche. Wir euch auch nicht, Unsterbliche. Ja. Lasst uns auseinandergehen. Warum sperrt ihr euch in der letzten Nacht? Die wollen uns bloß scharf machen. Die Süßen. Das Meer zittert. Bald wird es zu leuchten beginnen. Quatsch nicht so drumrum. Kommt schlafen, Däubchen. Schweig, Perimedes. Oder ich mache dich schweigen. So lass ihn doch. Er spricht aus, was er will. Gut. Wenn ihr es also hören wollt. Wir wollen euch und ihr wollt uns. Da ehrt ihr euch sehr, ihr Menschenmänner. Ihr wollt nicht. Dann werdet ihr doch keine Nymphen. Ihr habt nichts von uns begriffen. Ihr messt alles nach eurem Maß. Es ist das Maß von Sterblichen. Ihr Unsterblichen habt unendlich viel Zeit, die unseres karg bemessen. Eben. Was heißt das? Was es heißt. Das heißt, Eurylochos, wie ihr sie nutzt, diese so karg bemessene Zeit. Ja. Richtig. Wir gehen mit euch ins Bett. Aber zuerst muss ich noch mal pissen. Wie hättet ihr euch das denn vorgestellt, dies Abschied nehmen zur letzten Nacht? Ihr seid fünf und wir wären drei. Da hat's noch nie einen Streit gegeben. Sagt euch nicht, wir werden das schon entscheiden. Ihr wollt um uns kämpfen, ihr Helden, nicht wahr? Wenn es sein muss, ja. Wofür haltet ihr uns? Wir sind nicht eure Beute. Wenn wir wollen, wählen wir. Ah, Schluss jetzt. Komm, Täubchen. Weg, du. Täubchen. Lass mich. Ein Taubenbrüstchen. Da nimm die Kralle. Ah. Er blutet. Das ist nur im Gesicht. Lasst ihn liegen, das betrunkene Schwein. Was seid ihr denn Besseres, ihr Nüchternen? Was habt ihr nur plötzlich gegen uns? Ein Jahr lang haben wir in Eintracht gelebt. Sterbliche Männer und sterbliche Frauen. Heute ist unsere letzte Nacht auf Ayaya. Und mit einem Mal ist alles anders. Eben. Eure letzte Nacht auf Ayaya. Ihr riecht nach Tod, diese letzte Nacht. Weil wir drüben bei den Schatten gewesen? Aber hat uns Kirke doch hingeschickt. Wir sind doch nicht freiwillig hingefahren. Der Alte hat sie angefleht, uns diese Reise zu erlassen. Aber sie hat darauf beharrt. Ihr könnt uns daraus keinen Vorwurf machen. Gern haben wir es nicht getan. Aber Kirke war nicht umzustimmen. Wir hätten ja sonst nie nach Hause gedurft. Also haben wir uns ihres Auftrags entledigt. Wir sind im Hain des Todes gewesen und haben uns nachher gebührend gereinigt. Wir haben uns lange im Meer gewaschen und unsere Hände durchs Feuer gezogen. Und die Herrin selbst hat uns entsühnt. Dennoch riecht ihr alle nach Tod. Außerdem da, der riecht nach Blut. Also sagt uns endlich, was ihr gegen uns habt. Zwischen uns und euch ist etwas getreten. Wie ein Schatten. Ungreifbar. Böse. Ein Gifthauch. Der Schatten eures Fortgehens. Auch ein Tod. Mit einmal wollt ihr unsere Insel verlassen, als ob uns der Aussatz befallen hätte. Versteht ihr das nicht? Wir wollen endlich nach Hause. Ihr begreift nicht, wie lang ein Jahr für uns ist. Vorher seid ihr 10 Jahre vor Troja gelegen. Die waren nicht so lang für euch. Das ist etwas ganz anderes. Troja war eine Notwendigkeit. Hätten wir Troja in 5 Wochen besiegt, hätten wir nur 5 Wochen Lebzeit dran geben müssen. Der Feldzug nach Troja war unvermeidlich. Die Ehre ganz Griechenlands stand auf dem Spiel. Wir haben dem Kriegsherrn folgen müssen und es war auch unser eigener Wille. Wir sind nun einmal Krieger und keine Bauern. Wir sind von Beruf auch nicht Liebesritter. So werdet ihr lieber an Troja denken als an die Tage auf Ajaja. Die Tage bei euch waren gewiss unvergesslich, aber Troja hat unser Leben geprägt. Ei, das war artig gesagt. So sag ich's anders. Als wir vor Troja gelegen, waren wir Menschen. Mit blutigen Händen, jawohl. Doch mit Menschenhänden, nicht mit Klauen und Hufen und Hundepfoten. Wäre es nach euch und Kirke gegangen, hätten Pallas Athene und Hermes uns nicht gerettet. Dann wären wir bis zu unserem Tod als Hunde und Schweine herumgelaufen auf eurer ewig grünenden Insel. Als glückliche Wesen. Lächerlich. Ihr sagt das doch nicht etwa im Ernst. Tut doch nicht so, als ob ihr um uns besorgt wärt. Ihr wollt doch nur eure Macht beweisen. Worum sollte es sonst gehen als um die Macht? Nun seid ihr enttäuscht, dass wir Krieger bleiben. Hebt's auch zu und redet nicht so drumherum. Da hast du schon recht. Wir sind von euch enttäuscht. Gebt doch zu, ihr wolltet nur, dass wir bleiben. Wir haben es gewollt, Eurylochos. Ja, ich sage es dir ganz offen. Wir haben 1 Jahr lang gekämpft, euch bei uns zu behalten. Aber jetzt wollen wir euch nicht mehr. Weil wir bei den Schatten gewesen sind. Ihr habt Kirkes Auftrag nicht begriffen. Ihr habt überhaupt nichts begriffen, gar nichts. Ihr habt erfahren, was kein Sterblicher lebend erfuhr. Ihr seid im Hain der Schatten gewesen. Die Toten haben zu euch gesprochen. Und es ist an euch vorübergegangen wie irgendein anderes Abenteuer. Eure Möglichkeit war einzigartig. Aber ihr habt sie nicht genutzt. Außer zu törichten Eitelkeiten. Das ist nicht wahr. Es hat mich ergriffen. Als ob das genügen könnte. Aber es soll uns nicht mehr kümmern. Für eure Reise ist gesorgt. Unsere Herrin hat euch einen Wind nach Kimmerien gegeben und schenkt sie euch gewiss noch einen Wind für die Heimfahrt. Ihr werdet also nach Hause segeln und dann werdet ihr am Herdfeuer sitzen und eure Abenteuer erzählen von Troja, das eine Notwendigkeit war, von euren herrlichen Schlachten und Siegen und wie ihr den Hollios zerhauen und den Kalamedes und den Hippolochos und dann von Kyklopen Polyphem und von der Tochter des Sonnengottes und den Zauberweibern auf Ajaja, von ihren Schößen und ihren Brüsten, von Kimmerien und dem Hain der Schatten und was ihr auf der Heimfahrt sonst noch erlebt. Hauptsache, es fließt genügend Blut. Das rinnt dann so schön euer Schwert hinunter. 1 Jahr ohne Töten wird langweilig, nicht wahr? Ja, wenn ihr es denn hören wollt. 1 Jahr ohne zu kämpfen wird langweilig. Wir sind nicht für ewige Sommer geschaffen. Ich glaube, das habe ich jetzt begriffen. Ich habe überhaupt jetzt so manches begriffen. Ihr habt uns von den Schatten erzählt, wie das Blut durch ihre Leiber rinnt und sich in ihre Schwärze verliert. Ich weiß jetzt, dass es euch auch so geschieht. Das Leben rinnt durch euch hindurch. Und ihr könnt nichts davon als Erfahrung halten. Ihr schöpft Wasser mit 7, ihr Sterblichen. Um es in lecke Fässer zu füllen. Na schön. Da ihr so weise seid, was hätten wir nach unserer Rückkehr denn eigentlich gelernt haben sollen? Keine Schatten zu werden, das können wir nicht. Ja doch, zieht die Lehre für uns und redet nicht immer so drumrum. Es ist eure letzte Nacht auf Ayaya und wir möchten zum Abschied, dass ihr euch erinnert. Euer Gedächtnis lässt euch nicht im Stich, wenn es gilt, an Tage des Schlachtens zu denken. Erinnert euch jetzt eines anderen Tags. Welchen Tag meinst du? Es waren ihrer viele. Wir haben 10 Jahre um Troja gekämpft. Das sind über 3.500 Tage. Ein langer Teil eurer kurzen Leben. Fangt ihr schon wieder damit an? Es sind Jahre des Heldentums gewesen. Troja bestimmt nun einmal unser Dasein. Und ich bin stolz auf diese Jahre. Es war eine Bewährung und ich habe sie bestanden. Ich werde als Schatten noch stolz darauf sein. Ich auch. Ich auch. Ich bin sehr stolz darauf. Wir wollen euch euren Stolz nicht schmälern. Nehmt ihn ruhig auf die Heimfahrt mit und bringt ihn wohlbehalten nach Hause. Ich fürchte, das wird nicht ganz einfach sein. Doch jetzt sollt ihr euch nur noch des Tags von Troja entsinnen, da Achilles auch in die Heimat gewollt hat und seine Flotte schon reisefertig war. Odysseus hat einmal davon erzählt. Ihr hattet schwere Verluste erlitten, die Troja drängten euch an die Küste und Achilles weigerte sich nicht nur zu kämpfen, er hatte schon seine Schiffe gerüstet, seine 50 blauschnäbeligen Renner, und die Segel blähten sich schon im Wind. Er war im Begriff, von Troja zu lassen. Und da schicktet ihr eine Gesandtschaft zu ihm, die ihn bewegen sollte, zu kämpfen. Ja, das stimmt so ungefähr. Agamemnon selbst stand an der Spitze und Polites und ich waren mit dem Alten dabei. Ja, genau so ist es gewesen. Erinnert ihr euch, was Achilles gesagt hat? Es war wenig rühmlich. Was soll das jetzt? Ihr habt uns vom Schatten Achilles erzählt. Jener Tag gehört noch zu eurem Bericht. Also ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich glaube, ich weiß, was sie hören will. Du schweigst jetzt, Polites. Genug geschwätzt. Gehen wir. Unter den Wurzeln der Erde, unter den Wurzeln des Meeres, Vater Helios, höre mich. Was murmelst du da? Einen Spruch zur Nacht. Was ziehst du da für einen Kreis? Wir wollen, dass hier noch etwas bleibt. Es ist eure letzte Nacht auf Ayaya. Tu dein Schwert weg, Mensch. Uns tötest du nicht. Schatten, der Arm. Schatten, die Hand. Was macht ihr mit mir? Sonne der Unterwelt, scheine, scheine. Schatten, das Knie. Schatten, der Fuß. Willst du noch auf mein Lager, Eurylochos? Ich kann noch mehr von dir zum Schatten machen. Ihr verfluchten Zauberweiber. Spare deine Flüche, Mensch. Erinnere dich. Was sprach Achilles an jenem Tag? Odysseus hat es uns ja erzählt. Achilles war bereit abzureisen. Seine Mutter Thetis war ihm erschienen und hatte ihn vor die Wahl gestellt. Entweder droben ein langes Leben ohne Abenteuer und Heldentaten und dann von der Nachwelt vergessen oder ein kurzes Leben voll Schlachtruhm, doch von der Nachwelt ewig bewahrt. Und was hat Achilles gewählt? Das weiß doch jeder. Das Heldendasein. Du weißt es besser, denn du warst dabei. Er hat ein langes Leben gewählt. Er hat dem Schlachtruhm abgeschworen und schon die Schiffe zur Heimfahrt gerüstet. Achilles? Achilles, glaub es nur. Das ist seine Antwort gewesen. Dann hat Odysseus ihn überredet, dass wenigstens Patroklos im Felde erscheine. In des Achilles berühmter Rüstung, deren Anblick genüge alle Feinde zu schrecken. Stimmt! Die Troja sollten die Rüstung sehen und die blanke Furcht würde sie übermannen. Und dann? Ist der Schreck ausgeblieben. Und dann? Dann hat Patroklos doch gekämpft. Und dann? Dann ist Patroklos gefallen. Und dann? Dann hat Achilles gekämpft, um den Tod seines Freundes Patroklos zu rächen. Und dann? Dann hat Achilles den Hektor getötet. Und dann? Und dann ist Achilles gefallen. Dann haben wir ihn als Schatten gesehen. Seht ihr, ihr Schwätzer. Nun heult ihr vor Angst. begreift ihr endlich, was sich hier abspielt? Perimedes hat sich selbst in ein Schwein verwandelt und nun sollen wir uns selbst in Hunde verwandeln oder besser noch in Ochsen, die ihr Leben vom Pflug oder Mühlstein vertrotten. Sie machen uns zu Feigenvieh, ohne dass uns Hufe und Hörner wüchsen. So erreichen sie also doch noch ihr Ziel. Aber ich will sie etwas fragen, die Hexen. Hätte Achilles tatsächlich dies lange Leben gewählt, wäre er von Troja abgesegelt, um seine Jahre mit Pflügen und Viehtreiben zu fristen. Was hätte es ihm dann unten genützt? 70 Jahre länger hier oben, na gut. Und dann noch eine Ewigkeit drunten als Schatten, der friert und dürstet und nach Blut bettelt. Was hätte er als Schatten drunten von seinem Knecht sein Droben gehabt? Ihr habt ihn gefragt und ihr habt ihn gehört. Das ist ein schäbiger Trick, du. Er hat das unten mit dem oben verglichen und hat gesagt, wenn er da wählen könnte, würde er lieber oben ein Taglöhner sein, als unten der Schatten des herrlichsten Helden. Aber als Taglöhner droben würde er drunten doch auch ein Schatten werden, ja, und dann, hätte er es dann anders. Das hast du gut gefragt, Herr Rylochos. Darauf antwortet, wenn ihr könnt. Habt ihr Schatten von Tagelöhnern gesehen? Nein, solches Pack hat sich nicht an den Tag gewagt. Sowas mischt sich nicht unter Helden und Fürsten. Sie haben vielleicht nicht die Sehnsucht danach. Sie haben droben ja auch nicht nach Blut gedürstet. Wie das droben, so auch das drunten, Mensch. Schatten sind Schatten, die dürsten. Alle. Die einen nach Blut, die anderen nach Ruhe. Und die finden sie in Erebos. Im ewigen Dunkel? Im ewigen Dunkel. Aber im Erebos sein heißt so viel wie nicht sein. Wahrscheinlich. Lieber ein dürstender Schatten sein. Aber auch ein bettelnder Schatten, Eurylochos. Wir haben ein Jahr lang zusammengelebt, wir möchten euch einen Ratschlag geben. Ihr segelt auf der Heimfahrt an Trinakia vorüber, das ist die Insel des Sonnengottes, dort weiden seine heiligen Herden, und unsere Schwestern hüten sie. Wenn ihr die Heimat erreichen wollt, so fahrt an dieser Insel vorüber, auf dass ihr nicht in Versuchung fallt. Rührt die Herden nicht an und die Hirtinnen auch nicht. Ihr werdet die Heimat sonst nicht wiedersehen. Danke für den guten Rat. Wir werden Gras fressen und Meerwasser saufen und in der Erinnerung an euch schwelgen. Das wird uns völlig befriedigen. Die Wahl steht euch frei. Die Wahl steht uns nicht frei. Wir sind keine Rinder. Wir essen welche und jetzt gebt mir meine Kraft zurück. Ich höre das Tor der Burg sich öffnen. Bald wird eure Herrin erscheinen. Sie hat euch befohlen, uns nichts zu tun. Die Herrin. Das Meer beginnt zu leuchten. Irrst du dich? Ich sehe nichts. In dieser Stunde tritt Helios aus seinem Haus unter den Wurzeln des Meeres. Jetzt schirrt er die Rosse. Es tut mir sehr leid, ich sehe ihn nicht. Ihr seht vieles nicht. Wir sind nicht unsterblich, müssen wir das büßen? Ich fürchte, ja. Es sind noch 2 Stunden bis zum Morgen. Ich gehe jetzt schlafen. Hinunter aufs Schiff! Wir halten dich nicht. Träum etwas Süßes, mein Süßer. Geh nur und sorge, dass dich nicht friert. Und jetzt möchte ich euch etwas sagen, ihr Hexen. Ich habe eure Lehren satt. Im Bett seid ihr besser als vor der Schulbank. Aber auch nicht so toll, als wie ihr glaubt. Was habt ihr schon anderen Weibern voraus? Ihr habt ja auch nicht mehr als die 2 Brüste, 1 Loch, 1 Hintern, 2 Schenkel, 2 Hände, 2 Lippen und 1 Zunge. Und was ihr damit könnt, können andere auch. Ihr sollt nicht glauben, dass ihr was Besseres seid, nur weil der Tod euch zu holen verschmäht. Wir haben euch satt, darum fahren wir weiter. Das wollte ich euch zum Abschied noch sagen. So, und jetzt macht mit mir, was ihr wollt. Du bist wirklich ein mutiger Mann, Eurylochos. Aber du bist ja ein Held, Eurylochos. Sei wieder heil, sei wieder frei. unter den Wurzeln der Erde, unter den Wurzeln der Meere. Vater Helios, höre mich, gib ihm seine Kraft zurück. Ah, mein Arm. Mein Schwert. Oh, mein Fuß trägt mich wieder. Trotz allem sage ich euch, fahrt wohl. Denkt an uns vor der Insel des Sonnengottes. Fahrt an Trinakia vorüber. Es ist unsere letzte Nacht auf Ayaya. Ihr sollt euch nicht über uns beklagen. Ich nehme es mit euch dreien auf. Zeig deine Kunst, Schwester. Stell sie zufrieden. Verlasst euch drauf. Hey, warte auf mich, Kamerad. Ich gehe mit dir aufs Schiff. So bleiben wir beide, mein Polites. Ich werde nicht aufs Schiff gehen. Ich auch nicht. So losen wir um das Recht des Ersten. Aber nicht mit Kieseln. Einverstanden. Was wollt ihr tun? Weg mit den Schwertern. Befleckt unsere Insel nicht mit Mord. Wurzeln der Erde, Wurzeln des Meeres. Du ziehst keinen Kreis mehr um uns, du Hexe! Dein Stahl durchfährt sie, als wäre sie ein Schatten. Mich verwundest du nicht, törichter Mensch! Kirke. Wahnsinnige. Fort mit den Schwertern. Es ist unsere letzte Nacht auf Ayaya. Kämpfe, Polites! Kirke, wehe, ihr habt unseren Frieden entweiht. Es war eure letzte Nacht auf Ayaya. Geht rasch auf das Schiff und segelt fort. Her zu uns, Odysseus! Was ist das? Das Laub fällt von den Bäumen. Ein Zauber! Nehmt die da mit, eure beiden Kameraden. Den Erschlagenen und den blutig Geschlagenen. Kirke, der Tod ist auf unsere Insel gekommen. Es wird Herbst. Das Laub fällt von den Bäumen. Den Schnee werden sie nicht mehr sehen. Die Schatten. Hörspiel von Franz Fühmann. Dramaturgie Christa Vetter. Die Personen und ihre Darsteller. Erste Nymphe Margit Bendukat. Zweite Nymphe Corinna Harfurch. Dritte Nymphe Renate Reinecke. Eurylochos Ulrich Mühe. Polites Rainer Heise. Perimedes Walter Plate. Vierter Grieche, Hans-Joachim Frank. Fünfter Grieche, Karl-Martin Spengler. Komposition, Rainer Bredemeier. Außerdem wurde musikalisches Material der Gruppe The Doors verwendet. Schnitt, Andreas Meinitzberger. Ton, Brunhild Thomas. Regieassistenz, Sylvia Bading. Regie, Barbara Plensat. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1985. Eine Fassung, die ein Jahr nach der Ursendung von Fühmanns »Die Schatten« von der Regisseurin Barbara Plensat neu inszeniert wurde.